Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Ich war auch ganz kurz, bis ich dann alle gesetzt habe. Hallo. Hi. Nach langem Besteck. Also, wir wollen über Gesundheitspolitik sprechen, genauer über das, was wir im neuen Markt- und Wahlprogramm ins Wahlprogramm aufgenommen haben und wie man das dann am besten dem Wähler dann vermitteln kann, beziehungsweise dass ihr erstmal für euch dann möglicherweise, wenn ihr euch denn für Gesundheitspolitik interessiert und denkt, dass ihr dort einen Punkt machen könnt, dass ihr dort ein Thema findet, was ihr dann auch gerne vermitteln wollt. Ganz kurz zu mir, vielleicht kennt ihr mich von Twitter, ich bin dort Geisterfaller, vielleicht habt ihr mich auch schon mal dort geblockt. Was? Passiert auch mal. Bin eigentlich aus dem LV Niedersachsen, was das eigentlich ich bin's, bin heute mal zu Besuch. Vom beruflichen Hintergrund bin ich medizinischer Dokumentar, kenne mich also so ganz gut aus mit dem, was im Klinikum an Daten anfällt und wie man das wegspeichert und konsequenterweise habe ich dann auch Informatik studiert und bin jetzt im Schwerpunkt medizinische Informatik an der TU Braunschweig angestellt und mache dort unter anderem zusammen mit der Medizinischen Hochschule Hannover Forschungsdatenbanken, Data Warehousing und auch einreichungsübergreifende Kommunikation, Arztpraxis, Krankenhaus und umgekehrt. Oder auch zwischen Krankenhäusern. Und aktiv bin ich in der Gesundheitspolitik. Heißt also, ich habe am Grundsatz in einem Wahlprogramm dann mitgewirkt, möchte heute aber auch nur das Wahlprogramm eingehen, weil ich das für interessanter und reichhaltiger halte als das Grundsatzprogramm. Das ist mir so allgemeine Abhandlung darüber. So, um euch ein bisschen den Einstieg zu erleichtern oder zu erschweren, je nachdem, wie man das jetzt auffasst, noch ein paar grundsätzliche Daten zum deutschen Gesundheitssystem. Frag mal kurz in die Runde, glaubt jemand von euch oder kennt sich jemand von euch schon sehr gut im Gesundheitssystem aus? Also hat jemand beruflich damit zu tun oder aus persönlichen Erfahrungen? Abgesehen davon, dass man Patient ist? Ja, nicht. Okay. Dann ist das, denke ich, mal ganz sinnvoll, dass man einfach mal ein bisschen die Dimension beleuchtet. Also das deutsche Gesundheitssystem ist erstmal ein sehr großes System, wo es um unheimlich viel Geld geht. Das heißt also, wir sprechen von einem Gesamtvolumen von ungefähr 300 Milliarden Euro, die jährlich in Deutschland für Gesundheit ausgegeben werden oder umgeschlagen werden über die Versicherung. Das sind dann beispielsweise 170 Milliarden Euro, die über die gesetzliche Krankenversicherung dann weiter an Ärzte und Dienstleister im Gesundheitswesen verteilt werden. So als Vergleich, das Bundesministerium für Bildung hat ungefähr ein Budget von 9 Milliarden Euro im Jahr. Damit man so ein bisschen die Dimension mal versteht, um wie viel Geld es sich dabei handelt. Es geht nicht nur um sehr viel Geld, es geht auch um viele Arbeitsplätze. Das heißt, wir haben ungefähr 12% aller deutschen Berufstätigen arbeiten im Gesundheitswesen. Das entspricht einer Zahl von 4,8 Millionen. Und wir haben alleine über 1 Million Beschäftigte in Krankenhäusern. Zählt da auch so die Versicherungssachen dazu? Alles mit. Also Krankenversicherung, Pharmaindustrie, du sagst Periphere. Apotheken natürlich auch, 173.000. Und insgesamt, alleine was Krankheiten betrifft, geben wir jährlich 236 Milliarden Euro aus. Und die Hälfte davon entfällt auf Menschen über 65. Um mal so ein bisschen zu zeigen, wo dann auch das Geld dann ausgegeben wird. Das Ganze jetzt in der Aufteilung. Einmal haben wir den sehr großen Bereich, das ist der größte, der Krankenhausbehandlung. Also 35% des Budgets gehen in die Krankenhäuser rein. In die ambulante Behandlung, das ist der stationäre Bereich, der sogenannte ambulante Bereich mit den Hausärzten und niedergelassenen Fachärzten, 16,37%. Und auch noch ein großer Faktor sind die Arzneimittel mit 17,18%. Das deutsche Gesundheitswesen ist sehr kompliziert. Es gibt zahlreiche Minenfelder, zahlreiche Interessenvertreter, die dort letztendlich gegeneinander ihre Interessen dann ausgleichen müssen. Das möchte ich einmal kurz vorstellen, ohne Vollständigkeit anstreben zu wollen. Da gibt es noch einige mehr. An oberster Stelle erstmal natürlich Staat und Politik, das heißt der Deutsche Bundestag mit der Gesetzgebung, die Landesparlamente mit weiterer Gesetzgebung und das Bundesministerium für Gesundheit, die das Ganze dann letztendlich dann organisieren. Dann haben wir Verbindung Körperschaften, der gemeinsamen Selbstverwaltung. Das muss ich kurz erklären, das nennt man sogenanntes kooperatistisches Steuerungsmodell. Das heißt also, dass das Parlament nicht für die konkrete Ausgestaltung des Gesundheitssystems verantwortlich ist, sondern das machen die Vertreter von der Selbstverwaltung, die besteht aus den Spitzenverbänden der Krankenkassen, das heißt mit Vertretern von den Ortskrankenkassen, AOK, IKK und BKK. Und dort sind die kassenärztlichen Vereinigungen drin. Das sind diejenigen, die nachher mit den Krankenkassen für die Ärzte, für die sogenannten Vertragsärzte, die Abrechnung machen mit der gesetzlichen Krankenversicherung. Das sind so die wichtigen dort in dem Bereich. Und dann gibt es natürlich noch weitere Interessenvertreter, das sind die Ärztekammern. Das heißt also die Berufsstände für Vertretung der Ärzteschaft, entsprechend auch für Zahnärzte. Dann die Fachgesellschaften, die sich dann, ja, wie es Name schon sagt, um die fachlichen Belange kümmern, also Intensivmediziner, Chirurgen etc. pp. Dann gibt es noch diese, sag ich mal, Unterorganisation des Gesundheitsministeriums, die entsprechende Beauftragungen dann wahrnehmen. Das könnte beispielsweise das BIMDI sein, das dann solche Klassifikationen zum Beispiel erstellt oder einzelne Teilaufgaben der Organisation übernimmt und so weiter und so fort, medizinische Dienste der Krankenkassen, die Abrechnungsfälle prüfen, EQUIC für die Zulassung bestimmter Therapien, für Gutachten erstellen, Patientenverbände und so weiter und so fort. Einfach nur zu zeigen, es ist kompliziert, es gibt viele Stakeholder. Struktur habe ich bereits schon erwähnt, es gibt ambulante und stationäre Versorgung und diese wiederum werden verschiedenartig abgerechnet. Dort gibt es den einheitlichen Bewertungsmaßstab für die niedergelassenen Ärzte. Wenn das über die Krankenkasse abgerechnet wird, wäre die letztliche GOE, die Bühne unten der Ärzte, ist für die Abrechnung mit der privaten Krankenversicherung. Das heißt also, wenn man dort eine private Rechnung schreibt, dann kann der Arzt innerhalb dieses Spektrums dann entscheiden, wie die Kosten zusammengesetzt werden. Und im Krankenhausbereich, auch wenn es da noch kleine Abweichungen gibt, aber hauptsächlich die Diagnostics Related Tools, also die Fallpauschalen. Genau. Eine Besonderheit, die wir haben im deutschen Krankenhauswesen, ist die dualistische Krankenhausfinanzierung. Das bedeutet, dass laufende Kosten aus diesen sogenannten DRGs beglichen werden. Das heißt also, ein Patient kommt ins Krankenhaus, hat eine bestimmte Diagnose, bekommt bestimmte Therapien, wird in eine Gruppe eingruppiert und dann bekommt das Krankenhaus eine Fallpauschale dafür. Heißt also, ich kriege für einen Blinddarm eine Operation vielleicht 3.000 Euro. Und wenn ich wirtschaftlich arbeite, habe ich einen Gewinn übrig. Wenn ich mehr als 3.000 Euro innerhalb des Krankenhauses dafür ausgebe, habe ich einen Verlust. Das ist eines der größten Übel. Können wir vielleicht nochmal drüber diskutieren. Ja. Weiterhin besagt das Ganze, dass infrastrukturelle Maßnahmen oder Investitionen über die Länder getätigt werden. Krankenhäuser werden dann in einen Krankenhausplan aufgenommen und dann ist es Aufgabe der Krankenhäuser, entsprechend Anträge zu stellen, wenn neue Gerätschaften oder bauliche Maßnahmen vorgenommen werden müssen. Gerätschaften gekauft und bauliche Maßnahmen initiiert werden. Das heißt also, da muss man einen Antrag dann stellen und sagen, hier, wir brauchen eine neue Fachabteilung, wir brauchen neue Gebäude, neue Geräte, wir brauchen Geld. Und dass das Probleme gibt, wenn der Staat nicht mehr viel Geld hat, das ist sicherlich einleuchtend. Und gut, das habe ich vorhin schon erwähnt, dass die kassenärztlichen Vereinigungen dann für die Abrechnung der Vertragsärzte zuständig sind. So, und das ist eigentlich eine ganz nette Grafik, die ja auch von der Realität bald wieder gibt. Das heißt immer, wenn die Wahl ist davor, haben wir dann erstmal keine Reform, aber dann zwischendurch jedes Mal wieder Reform, Reform, Reform. Und man hat das Gefühl, so richtig bewegt sich da eigentlich nichts. Das heißt also, wir haben da selten Revolutionen im Gesundheitswesen, sondern das sind oftmals evolutionäre Schritte. Aufgrund dieses Konstrukts der Selbstverwaltung, wo die verschiedenen Interessenvertreter dann auch ihren Anteil daran haben, an der Umsetzung. Und wenn dann die Ärzteschaft dann blockiert, dann geht da nicht mehr viel. Oder auch vielleicht die Krankenkassen, da geht auch nicht mehr viel. Gut, wir haben 16 Module insgesamt beschlossen, die sich mit Gesundheitspolitik beschäftigen. Das ist das, was ihr am neuen Markt abgestimmt habt. Ich hoffe im vollen Bewusstsein, was ihr da abstimmt. Ja, ich merke schon, das ist wohl nicht der Fall gewesen. Aber dass das gut ist, was ihr dort abgestimmt habt, das möchte ich im Folgenden dann mal zeigen. Gehen wir mal einzeln durch. Der wichtigste Punkt, den wir uns in der Arbeitsgruppe überlegt haben, der notwendig ist, um das Gesundheitssystem besser zu gestalten, ist die Transparenz im Gesundheitswesen. Und da gibt es dann zwei Faktoren. Den wichtigsten Faktor sehen wir in der Transparenz der Ergebnisqualität. Momentan ist es so, dass ich als Patient nicht die Möglichkeit habe, zu überprüfen, wie gut eigentlich die Leistung ist, die im Krankenhaus oder im niedergelassenen Bereich erbracht wird. Das heißt, ich orientiere mich an sogenannten Hotelleistungen. Oder, ja doch, das trifft eigentlich ganz gut. Das heißt, wie gut war das Krankenhausessen, wie gut war das Personal, Und na gut, klar, wenn ich jetzt, wenn was total schief geht bei der Operation, dann kann ich das sicherlich auch für mich dann bewerten. Aber prinzipiell, wenn ich vor der Behandlung stehe und mir dann aussuchen könnte, welches Krankenhaus möchte ich beauftragen, meine Operation durchzuführen, dann habe ich da keine Möglichkeit herauszufinden, welches Krankenhaus das Beste ist. Das heißt, ich muss mich auf Hörensagen verlassen. Ich kann möglicherweise im Internet recherchieren. Oder aber, was es momentan gibt, es gibt strukturierte Qualitätsberichte der Krankenhäuser, die den Namen so allerdings meines Erachtens nicht verdienen, weil dort lediglich quantitative Angaben gemacht werden. Das heißt, da steht dann drin, naja, wir hatten im Jahre 2011 so und so viele Operationen in dem Bereich, wir hatten so und so viele Diagnosen von der Art. Aber die wichtigen Daten, beispielsweise die Komplikationsraten bei Operationen, die Daten, die die Vagina beschreiben, das heißt multiresistente Keime beispielsweise, die erfahre ich daraus nicht, aber das sind die wichtigen. Und die werden aber teilweise sogar schon erhoben momentan. Das heißt, die Krankenkassen wissen das, aber sie sind da nicht zur Veröffentlichung bestimmt. Und das wollen wir gerne ändern. Bedeutet allerdings auch, dass diese Ergebnisse, bevor sie veröffentlicht werden, verständlich aufbereitet werden. Schönes Beispiel. Wenn ich mir die Chirurgie angucke von so einem Wald- und Wiesenkrankenhaus, dann kann ich die Ergebnisse von dort nicht vergleichen mit einem Klinikum wie der Medizinischen Hochschule Hannover oder dem Universitätsklinikum Essen, weil die Fälle, die in solchen großen Klinika behandelt werden, kaum vergleichbar sind mit dem, was ich im Standardsbereich von so einer Wald- und Wiesenklinik mache. Das heißt, da habe ich dann teilweise Fälle, die aus dem Ausland kommen, das sind schwere oder komplizierte Organtransplantationen. Und wenn dort die Sterblichkeitsrate höher ist als im Wald- und Wiesenkrankenhaus, dann könnte ich erstmal denken, na nu, sind die an der Medizinischen Hochschule da jetzt schlechter als jetzt mein Krankenhaus, was weiß ich, Kerpen, wenn es hier eins gibt. Und deswegen muss das Ganze verständlich aufbereitet werden und tatsächlich auch vergleichbar gemacht werden, sodass es der Laie auch versteht. Gut, vorbereitete Form und Veröffentlichung, das wäre dann vermutlich im Internet zum Beispiel. Und ich habe eine Frage. Die Qualitätsindikatoren müssen dann auch priorisiert weiterentwickelt werden. Das heißt also, ich müsste auch beispielsweise für Kliniker sofort das Ganze einrichtungsübergreifend zur Verfügung stellen. Das heißt also, wenn ich ständig mich zwischen Hausarzt und Klinikum bewege, dann muss ich auch die Qualität, die ein Versorgungsnetzwerk erbringt, messen können und auch nachvollziehen können. Und da muss man natürlich daran forschen, dass man diese Qualitätsindikatoren weiterentwickelt. Ja, bitte. Du hattest eben gesagt, da werden die Daten schon teilweise, die die Qualität beschreiben, erhoben. Ja. Und den Krankenkassen ist die bekannt. Ja. Hätten die die Möglichkeit, rechtlicherseits das jetzt schon zu veröffentlichen? Nein. Oder nein. Gibt, also sie haben einfach schlichtweg die rechtlichen Möglichkeiten nicht? Nein, haben sie nicht. Okay. Ich glaube, das wäre in der Form auch jetzt nicht allzu gut, weil da tatsächlich die Probleme auftreten mit der Vergleichbarkeit. Also Krankenhäuser miteinander zu vergleichen und aus der Fachabteilung ist schwierig, also das ist nicht trivial. Daher das Bedarf einer professionellen Begleitung und auch einer gewissen Weiterentwicklung, wie gesagt, der Qualitätsindikatoren, damit das Ganze dann auch Sinn ergibt. Nicht, dass man nachher die falschen Schlüsse draus zieht, wir wollen ja die Wirklichkeit abbilden und nicht nur die Daten. Ja. Gut, gucken wir mal schnell weiter, damit wir ein bisschen vorankommen. Die Selbstverwaltung, was ich beschrieben habe, die Spitzenverbände der Krankenkassen und die kassenärztlichen Vereinigungen, die im sogenannten gemeinsamen Bundesausschuss sitzen oder auch die Ausschusssitzung des Deutschen Bundestages sind weitestgehend intransparent. Und was machen Piraten in solchen Fällen? Wir fordern die Offenlegung der Verhandlungen, dass man nach dem Nachhinein oder schon währenddessen nachvollziehen kann, welche Partei dort welche Position vertritt, damit deutlich wird, wie die Entscheidungen zustande gekommen sind. Das geht in dem Punkt 2.1 über. Momentan ist es so, dass im gemeinsamen Bundesausschuss die kassenärztlichen Vereinigungen sitzen, plus die Krankenkassen, und wir haben Patientenvertreter dort. Allerdings haben die Patientenvertreter dort kein Stimmrecht. Das heißt, die können dort ihre Meinung dazu geben, aber dann ist es an den Krankenkassen und an den Ärztevertretern, das entweder zu berücksichtigen oder zu ignorieren. Das heißt also, letztendlich sind die dort Staffage und können überstimmt werden, weil sie einfach kein Stimmrecht haben. Und das wollen wir gerne ändern. Das heißt, wir wollen ein Stimmrecht für diese Patientenvertreter einführen. Das bringt noch ein paar Implikationen mit sich, wie man denn diese Patientenvertreter bestimmt. Aber grundsätzlich wollen wir das in diese Richtung bewegen. Und natürlich, wenn man dann dort Stimmrecht hat, da muss man auch auf Augenhöhe diskutieren können. Das heißt also, ich muss in der Lage sein, Mitarbeiter anzustellen, die mich entsprechend auf denselben Stand bringen wie die Vertreter dann der Ärzteschaft oder der Krankenversicherung. Nicht, dass ich der Diskussion sehr laufe und als Ehrenamtlicher dort keine Chance habe, vernünftig mitzureden. Ja, bitte. Frage. Patienten gibt es viele. Wer ist denn bitte schön prädestiniert, dazu Patientenvertreter zu sein? Naja, es gibt ja momentan schon Patientenvertreter. Okay, jetzt fragen wir es mal so. Wer wusste von euch, dass es Patientenvertreter in den Krankenkassen gibt? 2, 3? Ja, die wählen. Wie wird das jetzt gestellt? Wer macht das? Sozialarbeiter. Ganz genau. Und das wäre etwas, was wir hier noch nicht ausformuliert haben, was aber sicherlich Modell wäre. Dass man versucht, dieses Sozialwahlkonstrukt etwas aufzuwerten dadurch, dass man das damit kombiniert. Das heißt erstmal, dass man die Bedeutung der Patientenvertreter innerhalb der Krankenkasse stärkt, das Ganze überhaupt erstmal publik macht, weil ich glaube, wenn man 100 Leute auf der Straße anspricht, dann würde ich sagen, sind vielleicht dann 10 davon oder 15 die Sozialwahl und haben da schon mal mitgewählt. Aber das sind immer sehr geringe Anteile. Und an der Stelle würde ich das tatsächlich für ein Modell halten, wo man dann über die Sozialwahl dann auch die Besetzung des GBAs mitbestimmt. Da muss man aber schauen, ob das dann so in der Praxis funktioniert, aber es wäre ein mögliches Modell. Okay. Jetzt eins unserer Kernanliegen, das ist gleich so ein Dreierpaket, Abbau der Über-, Unter- und Fehlversorgung im Gesundheitssystem. Da gibt es immer guten Diskussionsbedarf. Okay, schauen wir uns mal die Grafik hier an. Was bedeutet das Ganze? Es geht hier um Hausärzte und es geht hier um die Zahlung der Hausarztsitze. So, und dann gucken wir uns mal hier den Kreis Starnberg an und dann sehen wir haben einen Versorgungsgrad von 148%. So, das bedeutet, dass ich dort im Grunde zu viele Ärzte rumsitzen habe, die zu wenig Patienten betreuen. Das ist auch eine reiche Gegend, insofern gibt es da hauptsächlich Privatpatienten. Das sind aber Kassensitze, das sind keine Privatärzte. Das sind Kassensitze, keine Privatärzte. Oh. Und hier habe ich den Altmarkkreis Salzwedel, das ist gleich bei mir in der Nachbarschaft in Niedersachsen. Da haben wir einen Versorgungsgrad von 80% und wenn man sich dann hier in Sachsen an den Saalkreis anguckt, 64%. Aber das ist nicht gut. So, das waren jetzt hier gelassen, Ärzte, bitte. Aber es hängt ja in dem Fall jetzt trotzdem wieder mit Privatpatienten zusammen, weil die Ärzte ja auch Privatpatienten haben und sich das halt in der Gegend da in Bayern besser trägt, rentiert als... Gucken wir gleich drauf. Ja. Ja. Wieso sind in Berlin nur 57,4%? Das ist das andere. Es geht um die Abdeckung, das sind dann die Anzahl an Betten pro 1000 Einwohner. Ach so, alles klar. Das heißt also, und das ist jetzt der Bereich Krankenhaus, da muss man sich fragen, wieso kommt denn Niedersachsen in seinem Flächenland mit 53 Betten auf 1000 Einwohnern zurecht? Bessere ärztliche Versorgung. Und warum braucht dann Nordrhein-Westfalen? 68 Krankenhausbetten. Warum braucht der Thüringer 71? Warum braucht der Sachsen-Anhaltiner 70,5? Sind die Sachsen-Anhaltiner so viel kränker? Ja, sind die Nordrhein-Westfalen so viel kränker? Aber die haben weniger Ärzte, das heißt, die kommen eher ins Krankenhaus. Bei Niedersachsen kannst du ja nicht völlig ausrechnen, Bremen mit 79,1 und Hamburg mit 66,8, die gehören ja im Prinzip dazu, mehr oder weniger. Gut, aber was ist mit Hessen? Sind wir auch noch geklettert weit runter, oder? Ja. Wenn es Bayern hier noch drauf wäre, das ist ja durchaus so umgedeutet, sind wir auch dann eher noch im weißen Bereich. Also das war irgendwie so, ich glaube, 62 oder so. Und noch besser als Nordrhein-Westfalen. Gut, Bremen ist natürlich so ein guter Wort, sagen wir mal nichts. Bedeutet also, was jetzt auch keine Neuigkeit ist, in Nordrhein-Westfalen gibt es insgesamt ungefähr 10.000 Krankenhausbetten zu viel. Bedeutet beispielsweise, wenn ich mich in Bochum befinde, dann habe ich einen Weg von ungefähr 2 Minuten von überall zum nächsten Krankenhaus, aber 3 Minuten. Oh. Und das ist relativ schwierig zu rechtfertigen, weil, das habe ich die Präambel vorhin nicht gezeigt, aber das ist ja nun irgendwo auch Common Sense, dass ich jeden Euro im Gesundheitswesen nur einmal ausgeben kann. Und ich habe immer das Problem, auch wenn Gesundheit ein hohes Gut ist, ich muss die Ressourcen, die wir haben, gerecht verteilen. So, und die Verteilung hier, sieht man, die ist nicht unbedingt gerecht. Und insofern sollte man dann, ja bitte? Zwischenfrage. Die Anzahl der Krankenhäuser ist ja nicht unbedingt ausschlaggebend oder der Betten, sondern wichtig ist, Krankenhäuser sind ja auch sehr häufig spezialisiert auf ganz bestimmte Bereiche. Ich gehe ja nicht, wenn ich dann die Wahl habe zwischen den Krankenhäusern, ich brauche ja eines, was spezialisiert ist, auch mit den entsprechenden Ärzten und der entsprechenden Hardware für ganz bestimmte Fälle. Also Kopf, Herz. Naja, also meistens findet ja diese Differenzierung innerhalb des Krankenhauses durch die Kliniken statt. Nicht unbedingt. Natürlich gibt es auch Spezialspezialisierung, versuchen sich dann unentbehrlich zu machen. Trotzdem ist es in den meisten Fällen tatsächlich so, dass ich viele allgemeine Stationen dann auch noch mitschleppe. Und letztendlich, wenn ich mir das zum Beispiel in Essen angucke, da habe ich ein großes Universitätsklinikum. So, und dann muss ich mich natürlich fragen, brauche ich denn noch das andere Krankenhaus auch in dem vollen Umfang? Ja, die Frage muss man sich zumindest mal stellen. Und wie gesagt, die Zahl besteht, 10.000 Krankenhausbetten zu viel. Und wie sollen die jetzt abgebaut werden? Kann man sagen, ja, das ist ja, warum sollen die anderen lieber zunehmen? Und wo wir überall mehr Versorgung haben, das brauchen wir ja gar nicht. Ich meine, es macht ja keinen Sinn, Menschen mit mehr Gesundheitsversorgung zu versorgen, wenn sie dadurch nicht gesünder werden. Denn Nordrhein-Westfalen ist nicht besser gesundheitlich versorgt als Niedersachsen. Ja, wo werden denn die Leute am meisten krank? Da müsste man eine Erhebung dazu haben, in welchen Bundesländern welche Krankheiten, die in Krankenhäusern landen, auch am häufigsten sind. Ja, aber das nimmt sich nicht eklatant viel. Den Unterschied gibt es ja auch noch zwischen Städten und Ländern, das kommt ja auch noch dazu. Man kann ja nicht sagen, dass ein Städter per se kranker ist als jemand, der auf dem Land wohnt. Das ist einfach nicht so. Nee, stimmt. Da gibt es sicherlich kleinere Unterschiede auch, aber das ist nichts, was so einen großen Unterschied rechtfertigt. Deswegen, das ist ein Bereich, den man sicherlich angehen muss und das auf zweierlei Ebene, einmal Krankenhäuser und einmal niedergelassene Ärzte. Ja, bitte. Ist mit Sicherheit ein sehr subjektiver Eindruck, aber du sagtest, du hast ja quasi so dargestellt, dass es in manchen Regionen eine Überversorgung mit Krankenhausbetten gibt. Ja. Sehr subjektiv, aus der eigenen Patientenerfahrung, auch mit meinen schwerkranken Eltern und mit allem, was dazugehört, kann ich dir aber sagen, dass zumindest, das ist sehr subjektiv, ist nur der Eindruck, den ich persönlich gewonnen habe. Meine Verwandtschaft hat oft wochenlang warten müssen auf ein Krankenhausbett. Sei es orthopädische Operationen oder Behandlungen. Bei uns gibt es Krankenhäuser, da stehen die bis in die Halle rein, wenn montags morgens Aufnahmetag ist. Wenn ich jetzt eine Überversorgung habe, würde ich jetzt erstmal subjektiv erwarten, da müsste überall Platz sein. Und das kenne ich nicht nur von einem Krankenhaus, das kenne ich von allen Krankenhäusern. Auf der anderen Seite sehe ich, dass bei uns viele Krankenhäuser offenbar fusionieren, zumindest in den Bereichen, die ich da kenne, weil die wirtschaftlich irgendwie komplett am Ende sind. Mhm. Und das passt alles hinten und vorne. Das ist ein sehr schwieriges Thema. Und zwar ist es ja nicht so, dass die Bundesregierung oder auch die anderen Parteien doof wären. Sondern wir haben ja dieses Fallpauschalsystem. Ich hoffe, wir können das jetzt noch zeitlich alles durch, weil wir schweifen ein bisschen ab, aber ich erkläre das trotzdem ganz gerne oder diskutiere das auch sehr gerne. Und zwar ist es so, momentan so, dass diese Krankenhauslandschaft gesund geschrumpft werden soll. So. Und die Methode, wie das momentan passiert ist, dass die Erstattung der operativen Kosten über diese Fallpauschalen sehr knapp bemessen ist. Das heißt also, dass einige Krankenhäuser in die Verlustzone gelangen und man dann ganz, ganz starke Anstrengungen anstellen muss, um da wieder rauszukommen, wenn das überhaupt funktioniert. Und das wird dann auf den Rücken der Patienten ausgetragen und auf den Rücken der Mitarbeiter dort ausgetragen. Das heißt also, dieser Gesundschrumpfungsprozess, der läuft nicht koordiniert ab. Das heißt nicht, man sagt, hier, wir machen fünftige Krankenhausplanung, was auch nicht geht, weil aus dem Krankenhausplan, wenn man einmal drin ist, kommt man auch nicht wieder raus. Sondern das ist dann so der Trick dann der Politik. Die sagen dann, naja, dann geben es halt weniger Geld und am Ende bleiben nur noch die Stärksten übrig. Und das ist ein Prozess, der läuft sehr, naja, in Anführungsstrichen chaotisch ab und ist so ein bisschen Survival of the Fittest. Und ob man das dann wirklich will, weil das natürlich auch mit Problemen in der Praxis einhergeht, das ist die Frage und da würden wir eindeutig sagen, nein, das muss ein geordneter Prozess sein und nicht dieses, wir lassen die jetzt einfach am langen Arm verhungern. Und das ist jetzt seit ein paar Jahren so. Das wird jetzt so gemacht, die Anzahl an Krankenhäusern geht stetig abwärts. Auch durch Fusionierung. Aber wie gesagt, der Prozess. Aber auch nicht immer in den richtigen Gegenden. Ja, das kommen wir gleich noch zu. Eben. Ja, bitte. Also eine Frage habe ich. Gerne. Ein Krankenhausplan ist irgendetwas, was ein Mensch irgendwann mal gemacht hat. Wieso komme ich da nicht wieder raus? Naja, welches Krankenhaus würde es denn gut finden, aus dem Krankenhausplan rausgenommen zu werden? Das würde bedeuten, ich bekomme kein Geld mehr. Und ich habe auf der anderen Seite, es gibt den Mechanismus einfach nicht, dass ich ein Krankenhaus. Dass ich in der Landesplanung, also das hätte jetzt NRW dann irgendwann festgelegt, dass da irgendwie das und das Krankenhaus dann auch dann finanziert wird über das dualistische System. Und da gibt es einfach diesen Bestandsschutz. Ich kann diese Krankenhäuser da nicht wieder rausnehmen. Ich kann nicht sagen, du bist jetzt nicht mehr drin, sieh zu, wie du klarkommst. Das ist dann sozusagen. Mein Ansatz wäre ja, wenn ich einen Krankenhausplan habe und sage, ich habe 10.000 Betten zu viel, ja. Dann nehme ich mir 2 Jahre Auszeit plane das einmal vernünftig durch auf meine Bevölkerungsstruktur, vielleicht auch nochmal auf die nächsten 20 Jahre in der Zukunft. Und dann mache ich einen neuen Krankenhausplan, der sagt, da und da machen wir die Kliniken zu, da wird zusammengelegt. Ja, also ich sage jetzt mal... Ich verstehe das, ja. Das Problem ist, wie gesagt, man kann da nicht beliebig Krankenhäuser in den neuen Plan rein und wieder rausnehmen. Letztendlich kann man immer nur neue Kliniken reinnehmen, aber man kriegt die nicht wieder rausgeprokelt. Ist leider ein schlechtes Konstrukt. Müssen wir so mitleben. Das Konstrukt mit den Fallpauschalen hat ganz dramatische Auswirkungen auf Patienten. Mein eigener Vater ist wegen einer urologischen Behandlung, für die er 3 Tage stationär im Krankenhaus aufgenommen wurde. Da kriegen die ja ihre Fallpauschale offenbar für. Während des Eingriffs ist durch einen Narkosefehler, hat er einen Schlaganfall erlitten. Und zwar nicht jetzt so einen ausgeprägten, sondern der begann dann. Und man hat ihn einen Tag früher entlassen, mit dem Schlaganfall, hat ihn mit dem Auto nach Hause fahren lassen. Und der kommt zu Hause an und wir haben gesehen, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und konnten dann mit dem Krankenwagen und haben da noch Glück gehabt, weil der Schlaganfall da, der ist also entlassen worden. Und wir haben, ich war daraufhin so wütend, dass ich zu der behandelnden Ärztin da hingegangen bin. Und die guckt mich an und sagt, sie hätte das so nicht gesehen, weil ich gesagt habe, sie müssen noch gesehen haben, dass der Lähmungen und alles dazugehört. Und dann druckst du sie rum und sagt so, es ist aber auch nicht in unserem Ermessen oder wir kriegen das mit der Fallpauschale, wenn Komplikationen auftreten, nicht finanziert. Ja, ist ein Problem tatsächlich. Ich habe sie so in die Enge getrieben und ich habe gesagt, das ist ein Menschenbild, was zutiefst verachtend ist. Mein Vater wäre fast ums Leben gekommen. Er hat seitdem 5 Schlaganfälle gehabt. Und okay, möchte ich kurz darauf eingehen. Ja. Ist tatsächlich ein Problem. Ich sag mal kurz, wir müssen gleich mal sehen, dass wir vorankommen, aber ich sag's mal ganz kurz. Problem bei der DRG ist tatsächlich, es gibt die auch sogenannte Aufnahmediagnose, die entscheidend ist darüber, was ich am Ende rauskriege. Und wenn ich dann mit so einer in Anführungsstrichen einfachen Geschichte aufgenommen werde und habe dann einen Schlaganfall, naja, dann ist es fürs Krankenhaus unter Umständen, so ganz tief bin ich nicht drin, der Reinhard Schaffert ist Krankenhauskontroller, der könnte es jetzt noch besser erklären, dann ist es unter Umständen finanziell gesehen besser, den Patienten dann zu entlassen und ihn als neuen Fall wieder aufzunehmen. Ja, aber das kann es doch nicht sein. Das kann es doch nicht sein, da kommen wir auch gleich vor. Dann müssen wir auch, wenn man das nachweisen kann und dann deswegen irgendwas passiert, haften die dann auch dafür. Aber dann muss man natürlich erstmal... Also ganz kurz, jetzt sind wir bei der Überversorgung und warum machen wir das? Ja, wir sind ja keine Menschenfeinde, sondern wir haben auch von der Seite Unterversorgung, die wir dann abbauen wollen. Das heißt also, das soll im Grunde egal sein, ob ich jetzt in der Stadt oder auf dem Land wohne. Ich muss irgendwo garantieren können, innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, dass ich überall eine gute, angemessene Behandlung bekomme. Das darf nicht davon abhängen, ob ich in München wohne oder vielleicht im Teutoburger Wald oder sonst wo. Genau. Das heißt also, diese Bedarfsplanung, die wir bei den Niedergelassenenärzten gesehen haben, die muss reformiert werden. Das heißt also, wir dürfen nicht irgendwo zu der Situation kommen, dass ich dann Ballungsgebiete habe, wo ich dann 150% Arztversorgung habe, während andere Gebiete unterversorgt sind. Eine Alternative könnte es sein, dass ich Hausarztsitze über die Kommune vergebe. Das heißt also, dass ich den Kommunen die Möglichkeit gebe, über attraktive Vergütung, über attraktive Gehälter wie in Kliniken möglicherweise dann diese Ärzte dann für ambulante Tätigkeiten anzustellen. Ein Versuch wäre das definitiv wert. Und was wir jetzt auch noch wollen, was sich aber natürlich so ein bisschen widerspricht mit dem Abbau der Überversorgung, dass wir die Trägervielfalt aufrechterhalten. Das heißt, öffentliche, frei gemeinnützige und private Träger in einem ausgewogenen Verhältnis nebeneinander existieren lassen. Das ist ungefähr alles bei einem Drittel. Ne? Und darunter sollten wir bei den Öffentlichen auch nicht absenken. Heißt also, diese Investitionsstaus auf Landesebene, wenn das jetzt ein Bundesthema ist, die müssen dann aufgehoben werden. Was bedeutet das F immer bei denen? Ach so, das ist Forderung. Okay. Ja. Forderung, die wir daraus abgeleitet haben. So, und damit einhergeht natürlich auch die Fehlversorgung. Und das ist gerade das, was wir jetzt gerade besprochen haben, mit den DRGs zum Beispiel. Das ist Fehlversorgung. Ich habe einmal erforderliche Leistungen, die nicht erbracht werden. Und ich habe nicht erforderliche Leistungen, die erbracht werden und im System unnötig Geld kosten. So, was sind die Fehlanreize? Meistens Geld. Oder aber auch, ich weiß es nicht besser, ich habe einen fachlichen Mangel. So. Und dann haben wir uns überlegt, bestehende Fehlanreize müssen abgestellt werden. Das heißt also, man muss diese Vergütungssysteme dauerhaft dann auch kontrollieren. Und da haben wir noch einen separaten Punkt zu, wo es dann darum geht, die Vergütungssysteme entsprechend dann auch ständig zu evaluieren und auch neue Systeme zu testen. Und das in einem abgesteckten Rahmen, damit man da wirklich genau Bescheid weiß, was sind die Seiteneffekte, die auftreten können. Ganz wichtig. Und ein weiterer Bereich, der uns sehr am Herzen lag, ist die Förderung der evidenzbasierten Medizin. Das heißt also, dass Behandlungen sich an den aktuellen Erkenntnissen der Wissenschaft ausrichten. Das heißt, dass wir über entsprechende Leitlinien und Richtlinien in der Behandlung sicherstellen und auch über entsprechende Fortbildungsangebote 30 Jahren. Und man weiß gar nicht so genau, was an der Stelle passiert. Das heißt also, da müssen wir eine Modernisierung machen und genau überprüfen, was passiert eigentlich in der Praxis. Und deswegen, das geht auch so ein bisschen in das hier über das Thema Stärkung der Versorgungsforschung. Beispiel. Es gibt bestimmte Präventionsmaßnahmen. Dann nimmt man an, dass die dem Patienten langfristig etwas nützen oder das System entlasten. Eine Fragestellung wäre beispielsweise, wie viel Geld spare ich dadurch ein, dass ich Adipositas, also Fettleibigkeitsprävention, betreibe? Da muss man sagen, ja, es ist irgendwo gut für den Menschen, wenn er schlank ist, weil das Lebensqualität ist. Aber ob das auch das System entlastet, das wissen wir nicht. Da gibt es unterschiedliche Studien. Und das sind wichtige Versorgungsfragen. Und da gibt es dann Schätzungen, dass das ungefähr, das ist hier ein Fehler drin, das ist natürlich nicht ganz so viel, aber dass das ungefähr 500 Millionen Euro bis 1 Milliarde Euro dann pro Jahr kostet, um diese Versorgungsforschung dann sicherstellen zu können. Und das muss man sich auch klar machen, ich habe vorhin den Wert genannt, 170 Milliarden. Irgendwie sind da Nullen zu viel, ne? Das ist ungefähr jetzt hier der Euro-Rettungsschirm, glaube ich, so vom Umfang. nicht gar nicht. Trillionen. Ja. Also nicht ganz so viel wie der Rettungsschirm, ne? Okay, kleiner Fehler meinerseits. Wir nehmen uns einfach die beiden Dreiergruppen 0 und 6. Das können wir einfach besprechen. Aber ich glaube, die Message kommt an. Und das Ganze kann man beispielsweise darüber realisieren, dass man eine sogenannte Positivliste einführt. Das heißt, die Menge an verschreibbaren Medikamenten in Deutschland einschränkt. Also momentan gibt es ungefähr 4.000 zugelassene Medikamente auf dem deutschen Markt. Im Vergleich dazu in Frankreich, in der Schweiz, auch in den Niederlanden, hier gibt es eine stärkere Restriktion, welche Arzneimittel von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen werden. Und die Gesundheitsversorgung ist in solchen Ländern nicht schlechter. Und im Zweifelsfall natürlich, wenn ich Allergien habe auf einen bestimmten Wirkstoff, gibt es immer noch die Möglichkeit, diese Dinge zu verschreiben. Aber dadurch, dass ich im Grunde stärker kontrolliere, was auf dem Arzneimittelmarkt zur Verfügung steht, gibt es Einsparpotenziale von ungefähr 1 bis 3 Milliarden Euro. Die man zum einen, wie gesagt, in die Versorgungsforschung stecken kann. Auf der anderen Seite gibt es momentan das Problem, dass viele seltene Erkrankungen von der pharmazeutischen Industrie gar nicht angegangen werden. Auch wenn das Gesundheitswesen hochgradig ein regulierter Markt ist, ist doch die pharmazeutische Industrie ein marktwirtschaftliches Konstrukt oder einfach ein Markt. Und dort geht es natürlich dann darum, Geld zu verdienen. Hat natürlich auch positive Anreize, weil das dann Forschung auch irgendwo motiviert. Aber für Bereiche, die einfach nicht wirtschaftlich sind, da passiert ein bisschen wenig. Und daher könnte man dann auch diese Mittel, die aus der Arzneimittelindustrie dann abgezogen werden, dafür verwenden, dann an staatlichen Universitäten, an medizinischen Hochschulen entsprechend dann auch Studien zu initiieren, die dann auch stärker in den Bereich seltene Krankheiten gehen. Möglicherweise auch mit der Verbindung, dass dann diese Forschungsergebnisse, wenn sie dann auch klinisch evaluiert werden, das ist nämlich der Bereich, wo es den Universitäten meist fehlt, also große Patientenstudien und die Zulassung der Arzneimittel, dann könnte man das sicherlich unter freien Lizenzen dann auch für Generika-Hersteller freigeben und dann sehr günstige Alternativen zur Pharmaindustrie schaffen. Da kurz was zu sagen. Ja, gerne. Im Moment gibt es ja die Negativliste eben halt, dass bestimmte Sachen nicht verschrieben werden dürfen. Und ich weiß, dass da also von Ärzten mit Sicherheit ein hoher Widerstand kommt. Ja, da gibt es immer diese Argumente, ja, dann ist jetzt die Freiheit eingeschränkt und so weiter. Ja, das muss ich aber mal klar machen, fachlich lässt sich das im Grunde nicht gut belegen. Also das ist tatsächlich eigentlich unbegründet, die Angst davor. Weil, wenn man sich die Lebenserwartung und die Lebensqualität auch in anderen europäischen Ländern anschaut, wo diese Positivlisten herrschen, die sind nicht schlechter. Ja, bitte. Es gibt eine besonders starke Gruppe, das ist die Lobbyisten der Pharmaindustrie. Was da stellenweise an Forschungsergebnissen mit neuen in Anführungsstrichen Medikamenten herauskommt, sind dann Medikamente, die es schon gegeben hat, wo irgendein winziges Detail verändert worden ist, was also auch die Forschungskosten überhaupt nicht widerspiegelt, die dann an den Patienten über die Medikamente weitergeleitet werden. Und solche Sachen auszuschließen, wäre natürlich auch sinnvoll. Ja, gut, da muss man mal so ein bisschen noch differenzieren. Also selbst eine Scheininvestition, Innovation, wie man es ja nennt, verursacht schon auch relativ hohe Kosten. Aber warum tun die sowas überhaupt? Naja, Dann gibt es halt nochmal neuen Patentschutz. Man kann natürlich hohe Preise verlangen. Das wird natürlich auch gemacht. Dass, wenn der Markt das hergibt, dann wird das auch umgesetzt. Das sind einfach die Mechanismen. Nur um das nochmal ein bisschen zu relativieren, was die Kosten anbelangt. In der ersten Phase der Entwicklung des Wirkstoffes ist es natürlich dann ein bisschen preiswerter. Aber das richtig teure an Arzneimittelforschung sind große Studien mit Patientenpopulationen. Ich habe selber ein halbes Jahr in der Pharmaindustrie gearbeitet und auch im Bereich klinischer Forschung und kann sagen, das kostet richtig Geld. Nimmt man noch ein Vergleichspräparat vom Präparat vom Konkurrenten dazu, dann kostet da eine Dosis oder ja, wie sagt man dazu, Schlaganfall, Düsemittel, wie auch immer, dann mal eben 3.000 Euro und muss dann natürlich das entsprechend auch bei 400 Patienten applizieren und das kostet richtig Geld. Ja, dann muss man die Ärzte noch bezahlen und dann die Durchs und so weiter. Also oftmals wird es auch ein bisschen übertrieben dargestellt, aber ganz so einseitig würde ich das nicht betrachten. Und auf diese Positivliste kommt dann was drauf? Da kommen, also da würden Arzneimittel dann vor ihrer Marktzulassung dann darauf geprüft, ob sie einen entscheidenden Mehrwert für den Patienten bieten und wie das Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Das heißt, man könnte darüber auch den Preis drücken. Das heißt, da muss eine Studie gemacht werden, eben so wie du gerade erklärt hast, und dann muss halt festgestellt werden, dass da eine Wirksamkeit vor oder dass das wirkt. Naja, um zugelassen zu werden, muss man sowieso nachweisen, dass man wirkt, aber in dem Fall müsste man auch noch dann, um überhaupt verschrieben werden zu dürfen, zeigen, dass man einen Vorteil hat. Es muss nicht besser wirken, aber es müsste zum Beispiel sein, es gibt ja auch andere Faktoren, die Nebenwirkungen. Nebenwirkungen oder auch die sogenannte Therapietreue. Das heißt, wenn ich beispielsweise ein Kombipräparat habe, bei Inhalatoren ist das der Fall bei Asthma, da gibt es dann kurzzeitig wirksame oder langzeitig wirksame, die ich damit einmal inhalieren machen kann. Und dann kann man natürlich eine Studie machen, um zu zeigen, ja, der Patient nimmt dann beide Medikamente regelmäßiger. Ist dann immer so eine Grauzone. Muss man dann entscheiden, ob das einen Vorteil bringt, aber das sind solche Fragestellungen, die dann auftreten. Gut. Auch noch ein interessanter Punkt, der leider ein bisschen zu kurz gekommen ist, vielleicht auch insgesamt bisher, aber da sind wir noch dran am Arbeiten, ist das Problem der Finanzierung im Gesundheitssystem. Wie ihr wisst, hat der Neumarkt eine Bürgerversicherung beschlossen. Bedeutet also, die solidarische Finanzierung des Gesundheitssystems von allen Menschen in Deutschland, die entsprechend dann Einkünfte haben. So. Und das Ganze ist insofern wichtig, weil wir als Piraten sowieso versuchen wollen, die Sicherungssysteme vom Faktor Arbeit ein bisschen abzukoppeln. Das heißt also, dass in solchen Systemen dann nicht nur die Einkünfte auf Arbeit, die Sozialversicherung mit einfließen, Arbeitgeber- und arbeitnehmerseitig, sondern auch Einkünfte aus Kapitaleinkünften oder Kapitalanlagen. Ist das prozentual oder was? Haben wir das nicht sogar so gemacht, dass wir gesagt haben, es gibt ja die Beitragshöchstbemessungsgrenze, dass wir gesagt haben, wir dehnen die Solidarität auf alle Einkommensgruppen. In dem Sinne war das nicht mit dabei? Ja, haben es nicht drin in dem Antrag. Also das sind nämlich die Detailfragen. Da gibt es ein großes Spektrum. Die Linkspartei fordert beispielsweise Beitragsbemessungsgrenze aufheben. Das heißt also, wenn ich im Jahr 200.000 Euro einnehme, dann, wenn das dann paritätisch aufgeteilt wird, dann muss ich die komplett zu 7,4% dann einbringen, ja, nach dem jetzigen Stand. Oh. Das funktioniert in anderen Ländern? Nee, das Problem ist wiederum, aber es ist ein bisschen schwierig. Und zwar habe ich ja letztlich bei der Sozialversicherung auch die Bedingung, dass das, was reinkommt, dass ich das irgendwo auch selber für mich nutzen kann. Das wäre also von vielen, also da gibt es viele Leute, die sagen, das wäre vom, ich sag mal, verfassungsrechtlichen Standpunkt her nicht angemessen, weil ich proportional viel zu viel einzahlen würde. Das heißt, an der Sozialversicherung könnte man das dann nicht abbilden, das ist das, was ich gehört habe, sondern jetzt haben wir ja momentan sowieso schon ein System, was sich sowohl aus Sozialversicherungsbeiträgen als auch aus Steuern trägt. Das könnte man dann nur vermutlich über das Steuersystem dann machen. Und dann quasi über Zuschuss draußen. Genau, über den Zuschuss, da gibt es ja den Gesundheitsfonds, das quasi von hinten rum dann reinholen. Ist es sehr detailliert. Deswegen haben wir das auch, um einen Konsensantrag zu schaffen, erstmal rausgelassen, weil es auch sehr kompliziert ist. Also wir haben jetzt zum Beispiel also auch reingeschrieben, dass wir möglichst alle Einkommensarten berücksichtigen wollen. Aber wie ist denn das beispielsweise mit Mieten? 10 Minuten, ja. Das könnte den Seiteneffekt ja haben, dass das Ganze einfach nur auf die Mieter umgelegt wird und der Vermieter davon von seinem Gewinn gar nicht so viel abgibt. Das heißt, die Mieten steigen, ich habe dadurch nichts gewonnen. Ja. Und insofern, ja, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, wie man das macht, aber letztendlich sind wir dadurch in der Lage, dass wir das beschlossen haben, dass wir einen guten, ausgereiften Vorschlag, möge er von der SPD kommen, möge er von den Linken kommen, möge er von den Grünen kommen oder vielleicht sogar von uns selber, prinzipiell zustimmen können. Aber diese Entscheidung muss dann zum einen dann die Fraktion im Bundestag treffen, zum anderen Das ist die Forderung 2. Wenn wir sowas machen, dann bedeutet das automatisch, dass die PKV, die private Krankenversicherung, diese Rolle, die sie momentan innehat, nicht mehr haben wird in der Zukunft. Das bedeutet also, da gibt es dann nur noch diese privaten Zusatzversicherungen. Ja. Die bestehenden Verträge würden weiterlaufen und danach eben saufen. Was spricht denn dagegen? Also erfahrungsgemäß kosten ältere Menschen ja mehr Geld, haben wir ja eben auch auf der Grafik gesehen. Mhm. Und die jungen Menschen, das Prinzip der privaten Krankenversicherung ist meiner Meinung nach sowieso total überholungswürdig, weil es funktioniert, wenn man jung ist, wenn man alleinstehend ist und später, wenn die Kosten entstehen, dann fallen sie in den sozialen System nämlich wieder zur Last in dem Sinne oder ja. Fallen zu oder größtenteils, ich weiß, dass die Rückkehr manchmal sehr schwierig ist. Ich stelle jetzt mal eine schwierige Frage, vielleicht an euch alle. Wie ist denn das beim Selbstständigen? Soll der jetzt 14,8% zahlen? Nein, vielleicht kann man aber andere Lösungen dafür finden. Das ist ein erhebliches Problem. Ja. Das ist ein erhebliches Problem, genau. Ja, wieso momentan, wenn ich Angestellter bin, zahle ich 7,4% und mein Arbeitgeber 7,4% ebenso. Bei der Rentenversicherung ist momentan nicht paritätisch, ist, aber ungefähr so kommt es hin. Bei der Rentenversicherung ist es ja auch so. Warum soll ich als Selbstständiger dann so viel Geld dann da reinstecken? Als freie Malerin, wo nimmst du es her? Naja, und wir wollen auch das Unternehmertum sozusagen in Deutschland nicht behindern. Wir brauchen ja mehr Leute, die sich daran wagen, ein Unternehmen zu gründen. Das ist ja das, der Unternehmer, das ist ja auch ein bisschen. Und das ist uns auch eher schwer, einen Stein in den Weg legen, indem ich ihm dann da die Nebenkosten und Sozialkosten dann so aufdrücke, dass er dann davon nicht mehr leben kann. Er ist dann aber wenigstens von der Gesundheit her abgesichert. Wenn er das nicht bezahlen kann, ist er auch nicht abgesichert. Wie ist es denn bei einer privaten Versicherung? Er zahlt auch den vollen Beitrag. Ja, aber der liegt ja lange Zeit eklatant unter dem, was dort bezahlt wird. Ja, wenn er jung ist. Der zahlt nicht 14,8%. Ja, aber wenn er jung ist. Und wenn er älter wird, zahlt er dann 20, 30, 40. Wie viele Selbstständige können sich im Alter ihre Krankenversicherung nicht mehr leisten? So, und dann hat man ja jetzt diese Alternativen gefunden mit diesen Basisbeiträgen, die die privaten Krankenversicherungen, weil wir ja diese Verpflichtung haben, dass jeder Mensch in Deutschland krankenversichert sein muss. Ja. So, und dann zahlt er auch den vollen. Ja, und wie viele Menschen haben im hohen Alter Schulden? Mhm. Da gab es ja jetzt letztens erst dieser Versuch der etwas, dass man das abmindert, weil diese Verzugszinsen, weil das regelmäßig Menschen in die Insolvenz wohl treibt. Gut, Verzugszinsen bei gesetzlicher Krankenversicherung sind auch ein sehr interessantes Thema. Ja. Möchte ich jetzt aber nicht drauf eingehen. Und man fliegt doch ganz schnell raus. 9,8 sind, bitte? Man fliegt doch auch ganz schnell raus, wenn man nicht bezahlt hat. Bei der privaten? Bei jeder. Nee, das geht ja nicht. Das geht nicht mehr. Dürfen die eigentlich mehr rausschmeißen? Aber sie verfolgen einen halt dann entsprechend mit den Zinsen und den hohen Forderungen. Das sind horrende Zinsen. Ja. Wenn man nicht krank ist, fällt dann auch nicht auf. Ja. Gut, Punkt 9.9, das gab so ein bisschen das auch, was wir vorhin hatten, Vergütungssystem überprüfen. Das heißt also kontinuierlich überprüfen und analysieren, gibt es jetzt unerwünschte Seiteneffekte, wie bei DHGs beispielsweise. Und verstärkte Etablierung von Modellregionen, wo man dann auch mal ein bisschen rumexperimentieren kann, mit Vergütungsformen und dann vielleicht, bevor man beispielsweise die Praxisgebühr auf die Menschheit loslässt, um mal zu sehen, hat das nur Steuerungseffekte, die erwünscht sind, oder macht das nur Aufwand? Beispielsweise ist es ja momentan auch so, dass man Tagessätze im Krankenhaus zu bezahlen hat als Patient und das dann über das Krankenhaus dann abwickelt. Und das ist bei den Krankenhäusern zum Beispiel gar nicht gut aufgehoben, das muss man echt mit der Krankenkasse machen. Da hat man die Administration an die falsche Stelle gesetzt. Und solche Sachen könnte man dann vielleicht darüber mal herausfinden und auch mal korrigieren. Gut, aber das ist dann mehr für die Krankenhauscontroller, die sich darüber ärgern. Insofern nicht ganz der Fokus. So, da gehen wir schnell drüber hinweg. Notfallmedizin. Wer von uns kann jetzt gerade spontan noch die stabile Seitenlage vorführen? Einer. Soll ich jemanden? Zwei. Drei. Ich glaube schon. Vier. Fünf. Ja gut, andere Hälfte kann es nicht. Ich kann es auch nicht. Insofern in der Schule so regelmäßig machen, dass man das dann auch verinnerlicht hat und möglicherweise auch im Besitz des Führerscheins dann regelmäßige Wiederholung, vielleicht alle 3-5 Jahre, man weiß es nicht. Aber das wäre mal eine Maßnahme. Und gut, eine weitere Forderung, die aber eher Detail sind, einheitliche Ausstattung von Rettungswagen deutschlandweit. Zumindest Ausstattung. Gut, Bereich elektronische Gesundheitskarte, das ist ein bisschen kontrovers gewesen. Das ja. ist jetzt meine Vorstellung als Medizininformatiker, die ich dazu hatte. Und da gab es auch keinen Widerspruch im Parteitag, selber schuld, muss ich dazu sagen. Das heißt also, diese Karte wird in unserem Antrag nicht oder in diesem Beschluss nicht rundweg abgelehnt, sondern wir greifen die Forderung des Deutschen Ärztetages auf, dass diese Karte definitiv einen dezentralen Speicher benötigt, damit ich nicht auf die Infrastruktur von irgendwelchen IT-Anbietern oder irgendwelchen Krankenkassen angewiesen bin, die dann dazu führt, dass ich meine Daten dort irgendwo ins Internet stelle. Dezentral heißt auf der Karte. Dezentral wäre eine Lösung zum Beispiel auf der Karte. So wie es da steht. Ja. Ja. Das heißt also, ich bräuchte da vielleicht dann 500 MB drauf oder 100 oder 1 GB und könnte dann entsprechend dann Röntgenbilder etc. dann Passwort auf der Karte. Oder so, verschlüsselt. Ja, natürlich. Der Sendeschutz besteht ja auch. Also ich habe auf dieser Karte ja meinen Private Key sowieso drauf gespeichert. Das heißt also, dasselbe Schutzniveau wie der Private Key hat, hat natürlich dann auch die Daten da drauf. Und das ist dann laut BSI wohl auch dann sicher. Zumindest sicher genug, oder zumindest sicherer, als wenn ich die Daten in einer Klarsichthülle mit mir rumtrage. Ja, das Problem bei dem System ist ja, dass sie wahrscheinlich nicht sicher sein werden, weil sie halt nicht offen sind. Und ja, das Problem... Kann man sie nicht auch aus lesen dann wieder? Es gibt einen offenen Teil auf der elektronischen Gesundheitskarte, das sind die Patientenstammdaten. Es gibt einen offenen Teil, der ist dann auslesbar mit einem sogenannten Heilberufsausweis, das ist der Notfalldatensatz. Das heißt, da muss ich als Arzt meine PIN für eingeben, mit einem Sonderausweis. Und dann gibt es den... Nein. Zumindest mit den aktuellen kryptologischen Technologien, die zur Verfügung stehen. Das sind dann gängige Verfahren, die auch sicher eingestuft werden. Nicht von BSI, aber das, was als Wissenschaft... Nein, das sind schon Techniken, die jetzt momentan von der Wissenschaft auch als sicher eingestuft werden. Das heißt also, man fällt da nicht hinter den Sicherheitsvorkehrungen von Online-Banking zum Beispiel zurück. Das ist das, was man heutzutage hinlänglich als sicher einstuft. Ja, aber die benutzen PIN. Ja, man hat auch einen PIN-Nummern, sind ja, das 4 bis 6 Stellen. Also ja, was wiederum auch Probleme erzeugt in der Praxis, dann, wenn ich nämlich hochbetagte Menschen habe, die in der Praxis dann den PIN eingeben sollen und dann sagen, was für ein PIN oder weiß ich nicht, habe ich vergessen. Ja, bitte. Ja. Im Moment ist es so, dass alle unsere Daten sowieso bei unseren jeweiligen Krankenkassen landen. Und das, was bisher auf der Gesundheitskarte ist, landet genauso da. Also es ist im Prinzip weder zentral noch dezentral, sondern es ist der Weg, den wir bisher sowieso gegangen sind. Würde ich nicht ganz zustimmen, es ist schon ein Anteil an Daten, der dort prinzipiell abgelegt werden könnte. Auf einer Seite ist es schon richtig, es regen sich unheimlich viele Leute darüber auf, was für Daten da jetzt ausgelesen werden könnten prinzipiell. Nein, noch gar nicht drauf, ist ja noch gar nicht so weit. Ja, die jetzt noch nicht drauf sind, das dauert auch noch lange, bis überhaupt was passiert. So ist es. Aber was momentan schon von den Krankenkassen gesammelt wird an Daten, also bei den Privaten gar nicht von zu schweigen, da löst man sich ja fast vollständig. Ja, die geben auch keine Auskunft oder sehr ungern Auskunft darüber, was sie speichern. Ja. Genauso wie bei den Versicherungen und Abrechnungsdienstleistungen. Ja. Also bei den gesetzlichen Krankenversicherungen werden schon sehr viele Daten gespeichert. Und naja, darüber regt sich ja momentan anscheinend auch keiner auf. Könnte man sich mal angucken. Auf der anderen Seite ist der Datenskandal noch ein bisschen ausgeblieben. Das heißt also, der verantwortliche Umgang mit diesen Daten, die auch dann notwendig sind, die heben die Daten ja nicht aus Spaß, sondern die werden dann für Abrechnungszwecke verwendet oder für... Das ist ein Gerücht, dass für Abrechnungszwecke persönliche Daten benötigt werden in dem Fall. Naja, also es gibt schon andere Verfahren, dass man das lösen kann ohne die Daten. Also ja, wie ist das mit Krankengeld? Wie ist denn das mit diesem Management-Programm? Also die Antwort ist ja richtig. Also ich habe das auch mal gedacht, dann habe ich mich mal mit der Nico unterhalten, die aus NRW, die hat jahrelange Krankenkassenerfahrung und hat mich mal so ein bisschen drüber aufgeklärt, wie das eigentlich funktioniert. Und die hat gesagt, ja, es bringt nichts an, Daten anonym zur Krankenkasse zu geben. Man muss diesen Patientenbezug dort drin haben, sonst wird das nichts. Sagt sie, ja, das ist die Abrechnungsgesellschaften, die das sagen. Ja, sie ist aber auch Piratin, also insofern gehe ich mal davon aus, dass sie keine bösen Absichten verfolgt und dann auch da ehrlich argumentiert. Es gibt da andere Meinungen von Leuten, die da in dem Gebiet auch fit sind und die sagen halt genau das Gegenteil. Also insofern... Ja. Gut, das ist jetzt der Stand, den ich weiß. Ja, auf dem 29C3 gab es noch ein paar Vorträge. Zeit ist oben. Gut, dann machen wir mal ein bisschen weiter. Dann sind wir auch schon bei Punkt 12. Vielleicht kennt ihr den auch schon aus dem GPT-Feedback. Bitte der Nachantrag von der Miriam Seifert aus Berlin. In der Union geht es darum, dass man die Pille danach dann ohne Rezept abholen kann aus der Apotheke, nach Beratung des Apothekers. Das wird von der WHO empfohlen. Ist in fast allen europäischen Ländern Standard. Nur in Deutschland muss ich zum Arzt rennen, um eine ungewollte Schwangerschaft zu verhindern. Manchmal geht es doch nicht. Manchmal geht es doch nicht. Ja, man hat der Arzt nur auch offen, ne? Also am Wochenende oder so. Ja, oder wird nach Hause geschickt, wenn es ein christliches Krankenhaus ist. Ja, du nicht. Ein katholisches, bitte. Katholisches. Also, ja, wir sollten unterscheiden zwischen dem blöden christlich, das sind wir alle, nein. Bis auf die, die nein. Nicht im christlichen Glauben erzogen worden sind, aber die Krux ist, dass in der katholischen Kirche bestimmte Dinge tatsächlich völlig anders sind und auch mit christlich wenig zu tun haben. Das ist ja Katholikenschelte. Ja, die begehen okay, auch laut und deutlich. Ganz wichtiger Punkt, glaube ich zumindest. Kennt jemand Krankenpfleger im Bekanntenkreis? Ja. Was die da eigentlich noch? Ja. Und habt ihr das Gefühl, die werden angemessen bezahlt? Oder, Nein, also um es mal kurz zu machen. Also Krankenpfleger ist ein knochenharter Job. Altenpfleger genauso. Die gesellschaftliche Stellung der Pfleger ist relativ hoch, das Ansehen ist gegeben. Aber oftmals sind Situationen gegeben, wo zu wenige Pfleger auf zu viele Patienten kommen, weil das die Krankenhäuser für sich im Grunde selber entscheiden können, wie viele Pfleger dann auf einer Station eingesetzt werden. Das muss man natürlich mit der Pflegeleitung immer abstimmen, aber wenn dann keine Pfleger da sind, kann man nichts machen. Ja. So, und was wir wollen, ist die gesetzliche Festlegung von Mindeststandards für die Pflege. Das heißt, wir wollen Pflegeschlüssel dann definieren, dass es nicht zur Situation kommt, wo ich dann alleine nachts mit 30 Patienten auf der Station rumhühner und dann irgendeinen Springer habt, der aber gerade auf Onkologischen dann zu tun hat und ich dann da stehe. Der eine, der hat vielleicht gerade sich übergeben, der nächste muss zur Toilette, der andere ist vielleicht aus dem Bett gestürzt, ja, was mache ich dann? Ja, der wenigste Wichtige wartet. Richtig, dann mache ich Triage sozusagen und gucke nach, wer ist jetzt am wichtigsten. Aber dass da Leute, also dass da unnötiges Leid dadurch entsteht, dass ich mich den Menschen nicht zuwenden kann, das kann es ja wohl nicht sein. Genauso eine Altenpflege. Ja, man muss sich überlegen, wie wir mit alten Menschen in unserer Gesellschaft umgehen. Werden ins Heim abgeschoben und dann unter oftmals schlechten Bedingungen, weil zu wenig Personal vorhanden ist. Da wird ja auch immer sehr stark dran gespart. Da haben sich ja lange zum Beispiel in den eigenen Fäkalien liegen oder werden dann durchgestellt. Oder sowas. Weil dann keiner darauf aufpassen, weil zu wenig Kontrolle da ist. Aber man kann den Pflegern auch keinen Vorwurf machen. Sie sind einfach überfordert und überarbeitet. Und daher ist diese Festlegung, auch wenn jetzt schon mehr Pfleger insgesamt in Deutschland arbeiten als vor 5 Jahren, das muss weiter in die Richtung gehen und da muss viel mehr passieren. Der Job muss attraktiver werden und wir brauchen dort mehr Beschäftigte und wir müssen garantieren, dass die Qualität eingehalten wird. Es gibt doch, darf ich mal kurz reden? Ja. Es gibt ja sowas wie eine Gewerkschaft, die dafür sorgt, zum Beispiel auch aus Sicherheitsgründen, dass Busfahrer und Lastwagenfahrer nur eine ganz bestimmte Zeit fahren dürfen, da müssen sie eine Pause machen, da muss ein anderer und so weiter und so fort. Bei Pflegern ist das Problem, da fällt dann einer aus und dann macht einer plötzlich eine Doppelschicht. Ja. Was bewirkt das? Das bewirkt auf der einen Seite, dass Pfleger oder Krankenschwestern sehr, sehr häufig völlig überbeansprucht werden, damit dann auch im Endeffekt unterbezahlt werden und dass sie manchmal, weil sie todmüde sind, ihrer Aufsichtspflicht gar nicht nachkommen können. Das ist also ein Riesenproblem, ja. Was ganz dringend so gelöst werden muss, dass es ganz feste Vorschriften gibt, wie lange ein Pfleger an einem Stück überhaupt arbeiten darf. Genau. Das fehlt. Also um das jetzt mal kurz einmal rund zu machen, weil wir leider jetzt nicht alle Punkte geschafft haben und es bricht mir immer das Herz, wir haben den Drogenteil leider nicht geschafft. Bitte 138 bitte durchlesen und für den Infostand vielleicht ganz kurz. Es geht nicht um Legalisierung, also jetzt sondern erstmal sagen Entkriminalisierung, Schwarzmarkt austrocknen, aber trotzdem um glaubwürdig zu sein als Piraten zu sagen, okay, wir sind aber für Prävention, aber nicht Prävention vollkommen auf Abstinenz, sondern auch die sekundäre und die tertiäre Prävention. Mal einmal so nachgucken, was das ist. Nur ganz kurz, weil aber da will ich eine halbe Stunde drüber reden oder länger. Das werde ich zur Verfügung stellen. Ich überlege nur gerade. Habe ich irgendwo Urheberrechte verletzt? Ja, habe ich. Da müsste ich eventuell die Grafiken wieder rausnehmen. Das ist leider so. Dann hast du es ja auch schon verletzt, von daher, sorry. Ja, hat aber auch bezeichnet, kommt eh ins Internet, von daher. Sehr gut, aber ich stelle jetzt nicht zum Download zur Verfügung, weil ich beispielsweise Folien von irgendwelchen Krankenhausberichten und so weiter dort verwendet habe. Ja, kennst du aus. Das müsste ich eventuell dann nochmal rausschwärzen oder nochmal die Quellenangabe. Ich weiß nicht, ob das ausreicht. Muss ich nochmal nachfragen. Das sind auch Probleme, die ich übrigens an der Uni habe, wenn mein Studentenbericht dort Folien mache. Die müssen wir dann extra sozusagen Internetbereich passwortgeschützt einstellen, damit die ja nicht veröffentlicht werden. Und ich hoffe mal, wir Piraten setzen uns auch dafür ein, aber ich glaube, das ist schon bei Urheberrecht mit drin. Gut, hier nochmal die Punkte für Drogen einzeln aufgelistet. Also die sind nicht vollständig. Ist nicht vollständig, richtig. Ich habe mir ja sozusagen Best of rausgesucht, was ich so am prägnantesten fand. Und und eingängigsten. Ähnlich im Bereich der Psychiatrie, auch ein unheimlich breit gefächerter Bereich, unheimlich wichtig. Aber da habe ich leider auch nicht alles geschafft. Aber Z1, das habe ich letztes Mal geschrieben, glaube ich, war das. Ja. Ist vielleicht noch die Portugal-Studie auch zu erwähnen, oder? Das ja, ich könnte das jeder mal gehört haben und mal angeschaut haben, dass in Portugal Drogen entkriminalisiert sind. Der Erfolgsbericht ist mittlerweile auch längst da und nachlesbar. Ja, also noch zwei Sachen eben halt. Einmal, dass man auch sagt, die legalen Drogen, dass da auch was drüber gesagt wird, eben halt Alkohol und Tabak ist eben halt nicht unbedingt eine weiche Droge, oder dass Cannabis weicher ist als Heroin, kann man auch nicht unbedingt immer sagen. Also wir machen auch diese Trennung nicht mehr zwischen harten und weichen Drogen. Es gibt so eine sogenannte NUTT-Studie, also mit NUTT, das ist ein Herr NUTT, der eben halt, wenn das gesamtgesellschaftlich bewertet, dass der Alkohol zum Teil eine schlimmere Droge ist als Heroin. Also im Psychiatrie-Teil empfehle ich auch nochmal so, da geht es darum, die Anzahl an psychiatrischen Abteilungen bundesweit zu steigern und insbesondere auch darum, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil die Gesellschaft über bestimmte psychiatrische Krankheiten aufzuklären, dass man dann auch, wenn man mal jemanden auf der Straße trifft, der ein bisschen komisch ist, dass man das dann auch ein bisschen besser einzuschätzen weiß und den Menschen dann nicht sofort sozusagen dann von sich weisen ausschließt, sondern vielleicht auch in beruflichen Situationen oder wo auch immer, damit adäquat umgehen kann, ohne denjenigen dann vom Kopf zu stoßen und dann auszusondern aufgrund seiner Erkrankung, die er vielleicht hat. Ja, dass das Wissen in der Bevölkerung darüber dann allgemein ansteigt. Und dann haben wir noch beispielsweise die inklusive Arbeitsmarktpolitik. Das ist natürlich auch schon ein bisschen detaillierter dann an der Stelle, wo es dann auch darum geht, Menschen mit psychiatrischer Erkrankung oder Einschränkung dann auch eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, ähnlich wie das ist bei beispielsweise geistigen Behinderungen oder körperlichen Einschränkungen, dass man dort den inklusiven Arbeitsmarkt dann auch weiter fördert und entsprechend auch einen bürokratischen Zugang dann auf Hilfeleistungen dann, die mich in meinem alltäglichen Leben als Mensch mit psychiatrischen Einschränkungen dann oder Erkrankungen dann mir das alles ein bisschen erleichtert. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dabei fragen dann einfach direkt an mich. Das Lauersche System. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.